Ich will vor meiner Türe kehren, ich habe genug für mich zu tun. Ich will vor meiner Türe kehren, ich habe genug für mich zu tun. Ich kenne mich, ich bin kein Engel, ein jeder Mensch hat seine Menge. Wer diese Tugend will, darf lebenslang nicht ruhen. Wer diese Tugend will, darf lebenslang nicht ruhen. Ich will vor meiner Türe kehren, ich habe genug für mich zu tun. Ich will vor meiner Türe kehren, ich habe genug für mich zu tun.